Kommst du? Sexualität, Körperwissen und L'amour. Folge 2. Anregendes und Informatives rund um weibliche und männliche Sexualität. Für alle, die ihr sexuelles Potenzial entdecken oder weiter erforschen und entfalten wollen. Für genussvollen Sex mit Partner oder allein und für eine sinnlich-erotische Ausstrahlung. Mein Name ist Avalesa. Als Sexologin liegt es mir natürlich am Herzen, Sexualität in all ihrer wunderbaren Vielschichtigkeit als positive Ressource zu etablieren, aus der wir viel Energie für unser Leben, ja unseren Alltag ziehen können. Denn das sollte der natürliche Blick auf unsere Sexualität sein. Die Lust, Sinnlichkeit und den Genuss, die damit einhergehen, als wertvolle Energiequellen im Leben zu integrieren. Ja, leider wird diese sexpositive Sichtweise oftmals durch Scham, Ekel sowie eigenartige Tabus und Mythen kontaminiert. Und in vielen Fällen gedeihen diese dunklen Blüten auf dem Boden körperlicher Unsicherheit und Unwissenheit. Darum soll es in dieser Folge um den Ursprung und die Anfänge unserer Sexualität gehen. Und auch wenn das jetzt schrecklich pathetisch klingt, es ist ein Wunder, auf der Welt zu sein. Was für eine Möglichkeit, das Leben zu spüren, daran teilnehmen zu können, geboren worden zu sein. Ich denke, in vielerlei Hinsicht ist es gut, sich selbst öfter daran zu erinnern, was für ein Wunder das eigentlich ist und was für eine einzigartige Möglichkeit, die Welt mit all unseren Sinnen zu erfahren, ja, erfahren zu dürfen. Nicht wie du bist, ist das Mystische, sondern dass du bist. Um hier einmal ganz frei die Worte des Philosophen Ludwig Wittgenstein umzuinterpretieren. Und was musst du dafür zusammenkommen? Von den etwa 50 bis 150 Millionen Spermien des Samenergusses des Vaters schmiegte sich am Ende nur eines an die Eizelle der Mutter, die in genau diesem Zyklus reif wurde und für die Befruchtung bereit war und wurde eingelassen. Die beiden einzelnen Erbinformationen verschmolzen zu einer neuen Identität, zu einem vollständigen Chromosomsatz. Wir bestehen im Prinzip aus einem Kosmos an Zellen, der aus uns auch sexuelle Wesen macht. Denn dieser Zellenkosmos strebt nicht nur danach, sich selbst zu erhalten, ja, und auch zu lieben, sondern sucht auch ganz aktiv den Austausch und die Vereinigung mit anderen Menschen. Unter anderem, um eventuell etwas Neues, also einen neuen Menschen zu erschaffen. Unsere Körper spielen ein ewiges Spiel aus Mitose und Meiose. Und zudem sind wir zutiefst soziale Wesen, wobei die rein körperliche Kommunikation den Hauptbestandteil unserer Kommunikation mit anderen Menschen ausmacht, nicht unsere Worte. Übrigens ist dabei tendenziell der Austausch von Körperkontakt in Deutschland weniger verbreitet als etwa in anderen Kulturen, ob wir dies nun wünschen oder nicht. Warum haben wir also Sex? Jedenfalls sicherlich nicht nur, um Kinder in die Welt zu setzen. Eine amerikanische Untersuchung zu diesem Thema macht genau 237 Motive für Sex aus. Und die Forscher unterteilten diese wiederum in sinnliche, Liebes-, Sicherheits- und narzisstische Bedürfnisse. Nun gut, die sexuelle Erregbarkeit ist einfach Teil unseres biologischen Erbes und lässt sich nicht so einfach unterdrücken. Und dennoch laufen wir in den meisten Fällen nicht nur triebgesteuert in der Gegend umher. Denn unser Sex ist immer auch eingebettet in die Kultur, in der wir leben, mit ihren Werten, Normen und Lifestyle-Trends. Uns prägt, was in unserer Kultur als sexuell oder schicklich gilt. Es ist immer die Kombination aus beidem, unserem individuellen genetischen Bauplan und den Erfahrungen, die wir im Leben machen, die bestimmt, wer wir sind, auch in unserer Sexualität. Unsere sexuellen Bedürfnisse, Geschmäcker und Vorlieben wachsen sozusagen mit uns. Und manche bleiben dabei zentral, vor allem diejenigen, die sich schon in unserer Kindheit ausprägten. Und dazu zählt übrigens auch unsere zentrale Masturbationsfantasie, also die Fantasien, Bilder und Emotionen, die wir schon früh in unserer Selbstbefriedigung ausgebildet haben. Und manche verändern sich mit der Zeit oder kommen neu hinzu. Ich mag, was Avudah Offit 1979 in seinem Werk Das sexuelle Ich schreibt. Ich zitiere: Sexualität ist das, was wir aus ihr machen. Eine teure oder billige Ware, Mittel der Fortpflanzung, Abwehr der Einsamkeit, eine Kommunikationsform, eine Waffe der Aggression, Herrschaft, Macht, Strafe, Unterwerfung, ein Sport, Liebe, Kunst, Schönheit, ein idealer Zustand, das Böse, das Gute, Luxus, Entspannung, Belohnung, Flucht, ein Grund der Selbstachtung, ein Ausdruck der Zuneigung, eine Art Rebellion, eine Quelle der Freiheit, Pflicht, Vergnügen, Vereinigung mit dem All, mystische Ekstase, indirekter Todeswunsch oder Todeserleben, ein Weg zum Frieden, eine juristische Streitsache, eine Art menschliches Neuland zu erkunden, eine Technik, eine biologische Funktion, Ausdruck psychischer Krankheit oder Gesundheit oder einfach eine sinnliche Erfahrung. Zitat Ende. Fakt ist, wir sind sinnliche sexuelle Wesen. Viele junge Eltern reagieren überrascht bis irritiert, wenn sie zufällig beobachten, dass der Penis ihres Bubs, gerade wenige Stunden alt, anscheinend erregiert. Aber es ist eine Tatsache. 12 bis 24 Stunden nach der Geburt erleben Babys eine orgastische Entladung. Auch die Mädchen, nur ist das bei ihnen natürlich weniger offensichtlich. Auch bei Babys geht dies mit einem Moment von Anspannung und Entspannung einher, mit einer Verengung der Pupillen, einer schnelleren Atemfrequenz, einem Erröten der Wangen und einem Anstieg des Blutdrucks. Viele Menschen meinen, sexueller Genuss habe nur bei Pubertierenden oder Erwachsenen seine Berechtigung. Dabei muss zweifelsohne zwischen der Sexualität von Kindern und der Sexualität im Erwachsenenalter unterschieden werden, keine Frage. Aber auch das sinnliche Spiel der Kinder hat ihren Ursprung in einer angeborenen Libido, dem Sexualtrieb. Kinder verfügen jedoch im Gegensatz zu Erwachsenen noch nicht über sexuelle Skripte bzw. Love Maps, die für die Sexualität der Erwachsenen bedeutsam sind. Wenn ein kleines Mädchen mit seiner Klitoris spielt, selbst wenn es dabei zu einer Erregung kommt und einer orgastischen Entladung, unterscheidet sich dies grundlegend von der Masturbation einer Frau mit ihren erotischen Fantasien, Szenen und Geschichten. Wichtig ist jedoch, dass wir uns klar machen, dass wir bereits als sexuelle Wesen geboren werden. Das bedeutet, Reflexe wie der Saug-, Greif- und eben auch der Erregungsreflex bilden sich bereits pränatal aus. Schon das ganz junge Gehirn lernt damit, wohlige und erregende Empfindungen zu verbinden. Und dabei geht das Lusterleben mit der Ausschüttung von Endorphinen einher, die wiederum das Appetenzverhalten, also unser Belohnungssystem, aktivieren. Was bedeutet, Wiederholung erwünscht. Das ist übrigens wohl auch der Grund, warum die rigorosen Gegenmaßnahmen zur Selbstbefriedigung in bestimmten Zeiten die Onanie nie ganz auslöschen konnten. Und so funktioniert Lernen. In diesem Fall körperliches Lernen. Was fühlt sich für mich gut an? Welche erogenen Zonen habe ich eigentlich und welche Berührungen sind dort besonders angenehm? Dieser Lernprozess beginnt sehr früh und ist bis zu unserem letzten Atemzug wohl nie beendet. Denn bei uns Menschen ist weniger angeboren, als wir mit der Zeit noch dazulernen. So bringen wir als Neugeborene den Erregungsreflex zwar mit auf die Welt, aber unsere sexuellen Fähigkeiten erwerben und bauen wir mit den Jahren aus, ebenso lange wir leben. Und das ist auch gut so, denn so steckt in uns allen das Potenzial für einen umwerfenden Liebhaber bzw. eine umwerfende Liebhaberin, wenn wir die Lust am Lernen auf diesem Gebiet nie verlieren. Kinder übrigens trennen die Bereiche Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität noch nicht. Sie erleben sowohl das Schmusen, Kuscheln und Matschen als auch die Berührung ihrer Genitalien oder das Streicheln am Arm als lustvoll und sinnlich. Solche Erfahrungen mit sich selbst und im Kontakt mit anderen Menschen sind unglaublich bedeutsame sexuelle Lernerfahrungen. Sie prägen unser Körpergefühl, unser Selbstbild und fördern unsere Fähigkeiten, Beziehungen zu leben und Liebesgefühle auszudrücken. Ja, leider wird dem Aspekt der Sexualität von Säuglingen und Kleinkindern in Elternratgebern und Fachbüchern zur Entwicklungspsychologie kaum Bedeutung beigemessen. Auch in unserer so aufgeklärten Gesellschaft findet eine auffällige Tabuisierung dieses wichtigen Teilbereichs der menschlichen Entwicklung statt. Die lustvollen Äußerungen von Kindern werden nicht als sexuelle interpretiert, wohl weil sie dem Bild des unschuldigen, reinen Kindes nicht entsprechen. Und hieran ist wieder ersichtlich, wie wir selbst in unserer liberalen Welt die Sexualität dämonisieren und ihre Natürlichkeit untergraben. Peter Gehrig, ein Schweizer Sexologe, sagt dazu: Keine menschliche Entwicklung wird so wenig unterstützt, begleitet und verstanden wie die Sexualität. Während erste Gehversuche intensiv gefördert und mit viel Emotionalität und Zuspruch begleitet werden, rufen die ersten Erkundungen auf genitaler Ebene nach wie vor zwiespältige Gefühle hervor. Aber der natürliche Lauf der Dinge ist einfach: spätestens mit 1 bis 2 Jahren fummeln die Kleinen fröhlich an sich herum. Wenn sie hochgehoben werden, um in der Luft herumgewirbelt zu werden, spannen sich die Muskeln, auch die des Beckenbodens, an, was als lustvoll empfunden wird. Es kribbelt dann so schön im Bauch. Kinder juchzen vor Erregung, ebenso beim Trampolinspringen, Hüpfen oder Schaukeln. Dieses Wechselspiel aus Anspannung und Lockerlassen ermöglicht genitales Fühlen, und das ist ein wunderbares Trainingsprogramm für das spätere Sexleben. Und das Gehirn speichert entsprechende Empfindungsmuster ab und kann sie dann immer wieder abrufen. Jedoch ohne entsprechende Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten kann sich die natürliche Sinnlichkeit des Kindes nicht entfalten und im schlimmsten Fall sogar verkümmern. Vielleicht magst du an dieser Stelle mal kurz innehalten, die Pause-Taste drücken und darüber nachdenken, wie das bei dir so in deiner Kindheit war. Also wie quasi dein Erregungsübungsprogramm ablief. Wann hast du zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, dass es dich erregt, wenn du bestimmte Bereiche deines Körpers stimulierst? Wie und wo spielte sich das ab? Hattest du dort deine ersten Orgasmen? Sind Doktorspiele mit anderen Kindern Teil deiner Erinnerung? Lass dich überraschen und erfreue dich daran, was dir wieder einfällt, wenn deine Gedanken jetzt in diese Welt zurückfliegen. Ich hatte ja vorhin das Wort Love Map erwähnt. Erinnerst du dich? Der Begriff stammt von dem amerikanischen Sexologen John Money. Jeder von uns trägt solch eine geheime Liebeslandkarte in sich. Unsere Erotik wird dadurch maßgeblich bestimmt. Also unsere Vorlieben für einen bestimmten Typ Mensch, für besondere Praktiken, spezielle erotische Situationen und Fantasien. Es handelt sich um ein ganz individuelles Portfolio von Mustern des Begehrens. Und sie entstehen bereits in der frühen Kindheit, aber ab der Pubertät beginnt die Love Map sozusagen eine konkret sexuelle Gestalt anzunehmen. Und dieses Drehbuch unseres Begehrens steht dabei zwar in den Grundzügen fest, ist aber nie als fix zu betrachten. Es kann immer wieder hier und da modifiziert und umgeschrieben werden und wird natürlich durch jede neue Erfahrung beeinflusst. Zum Abschluss dieser zweiten Folge möchte ich dir noch einen kleinen Input mit auf den Weg geben. Es ist das Bewusstsein, das uns zu sexuellen und nicht bloß fortpflanzungsfähigen Wesen macht. Und in unserem Bewusstsein spielen Körper und Geist zusammen und bilden gemeinsam ein mächtiges Sexualwerkzeug. So können zum Beispiel behinderte Menschen lernen, einen Orgasmus zu erleben, indem sie sexuelles Empfinden mental in andere Körperregionen verlagern. Unser Geist kann sexuelles Erleben intensivieren, während das Ablocken sexueller Gedanken definitiv eine Dämpfung bewirkt. Wenn du also sexuelle Energien spüren möchtest, gibt es einen ganz simplen Trick. Denke an Sex. Erlaube es dir, vielleicht öfter als sonst daran zu denken. Aktiviere deine Love Map. Lass sie leben und beschäftige dich mit ihr und spüre den Unterschied. Falls du übrigens Fragen zu dieser Folge haben solltest oder ganz allgemein Fragen und Themenwünsche, dann schreibe mir. Die Adresse findest du in den Shownotes. Noch mehr über Sexualität, Körperwissen und L'amour erfährst du in der nächsten Folge. Dann spreche ich über die ganz unterschiedlichen Erregungsmuster, die wir uns aneignen und die unsere Sexualität sowohl mit Partner als auch im Solosex bestimmen und beeinflussen. So, ich hoffe, du kommst wieder. Genieße deine Sinnlichkeit.